An 49 Universitäten mit Studiengebühren wurden 5.600 Studierende gefragt, was sie von diesen Gebühren halten. Das Ergebnis dieser dritten Umfrage, die Zufriedenheit mit den Studiengebühren und ihrer Verwendung, ist ein klein wenig gestiegen. Professor Markus Voth, der diesen Gebührenkompass erstellt. Wir stellen fest, dass im Vergleich zum vergangenen Jahr die Zufriedenheit um knapp eine Drittelnote besser geworden ist, allerdings immer noch insgesamt auf sehr niedrigem Niveau. Die Zufriedenheit liegt, wenn Sie es in Schulnoten ausdrücken wollen, zurzeit in Deutschland zwischen 4 und 5 mit einer leichten Tendenz zum Ausreichend und nicht mehr wie im vergangenen Jahr zum Mangelhaft. Aber das sei kein Grund zum Jubeln. Tatsächlich stellen wir in diesem Jahr fest, dass nicht mehr 63% wie im vergangenen Jahr, sondern inzwischen 66% der Studierenden Studiengebühren ablehnen. Und auch der Anteil derjenigen, der sich eine Abschaffung der Studiengebühren wünscht, ist im Vergleich zum vergangenen Jahr um mehr als 2% angewachsen. Und zwar von sehr hohem Niveau kommend, nämlich von 70% auf 72%. Dass Studiengebühren bessere Studienbedingungen bringen, glauben über 70% nicht. Das ist nur etwas besser als im Vorjahr. Auch die Sorge, dass die Politik die Unis wegen der Studiengebühren schlechter fördern werde, hat abgenommen, plagt aber immer noch jeden zweiten Studierenden. Diese Unzufriedenheit hat viele Gründe. Nach Jahrzehnten der Überlast und bei einem milliardenschweren Investitionsstau an den Unis bewirken die Millionen der Studiengebühren wenig. Aber wer zu Anfang des Semesters Eintritt bezahlt, will dafür auch sofort eine bessere Vorstellung. Die Umfrage zeigt auch, dass es teilweise immer noch an den nötigen Informationen mangelt. Der Marketing-Experte Markus Voth rät deshalb: Zum einen könnten die Universitäten ihre Informationspolitik überdenken. Da wir ja wissen, dass Studierende, die besser informiert sind, auch zufriedener sind, sollten die Universitäten grundsätzlich die Studierenden sehr viel intensiver über die Verwendung der Studiengebühren informieren. Vor allem sollten sie die Studierenden nicht in einer Hohlschuld sehen, sondern erkennen, dass sie eigentlich als Hochschulen eine Bringschuld, was die Verwendung von Studiengebühren angeht, haben. Sprich, man sollte nicht Informationen über die Verwendung von Studiengebühren irgendwo auf der Homepage verstecken, den Studierenden präsentieren, sondern sollte vielleicht doch aktiver die Studierenden über die Verwendung der Studiengebühren informieren. Und woher kommt der Gegensatz zwischen steigender Zufriedenheit und sinkender Akzeptanz? Markus Voth. Dies ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass die Studierenden nach 2 Jahren Studiengebühren vielleicht nicht mehr die Geduld haben, auf langwierige Prozesse an den Hochschulen zu warten, sondern sich eben auch gerade angesichts der überschaubaren Zeit, den die Studierenden an den Hochschulen sind, wünschen, dass die Hochschulen viel, viel schneller das Thema Studiengebühren zu einer sinnvollen Verwendung an den Hochschulen führen.